Erster, ich schaue nach oben zu dir. Du wohnst im Himmel. Zweiter, Diener schauen auf die Hand von ihrem Herrn. Dienerinnen schauen auf die Hand von ihrer Herrin. So schauen wir auf unseren Gott Jahwe. Wir warten auf seine Hilfe. Dritter, sei gut zu uns, Jahwe. Sei gut zu uns. Andere Menschen behandeln uns schlecht. Wir können das nicht mehr ertragen. Vierter, stolze Menschen lachen über uns. Reiche Menschen behandeln uns schlecht. Wir haben genug von ihrem Spott.